Das sind die Lieder, die so wichtig waren. Doch es sollte wohl nicht sein. Durch Erfolg gewinnst du Freunde, doch irgendwann bist du allein. Jetzt weiß ich, wo ich stehe. Jetzt weiß ich, wer ich bin. Die Dinge, die ich sehe, geben wieder neuen Sinn. Niemals die eigenen Träume leugnen. Immer weiter deine Wege gehen. Eines Tages, das weiß ich genau, werde ich das Leben verstehen. So lange hat es gedauert, doch jetzt ist es soweit. Ihr habt die Geduld nie verloren, es war eine harte Zeit. In den Armen von Verbrechern, leider viel zu spät erkannt. Sie nahmen meine Freiheit, von der Öffentlichkeit verbannt. Niemals die eigenen Träume leugnen, immer weiter deine Wege gehen. Eines Tages, das weiß ich genau, werde ich stolz auf mein Leben sehen. Ich wollte alles oder nichts, wurde viel zu oft ausgelacht. Doch ich werde es beweisen, ich habe es zu was gebracht. War schon nah dran, alles aufzugeben, es war alles viel zu viel. Hätt meinen Traum fast hingegeben, mein größtes Lebensziel. Niemals die eigenen Träume leugnen, immer weiter deine Wege gehen. Eines Tages, das weiß ich genau, ich werde stolz auf mein Leben sehen. Wenn du was willst, versuch es zu nehmen, egal was es auch ist. Wenn du sie liebst, versuch sie zu erreichen, egal wie fern du bist. Alles war zum Greifen nah, ein Traum, der schnell zerfällt. Glaube an meine Lieder, glaube an meine Welt. Niemals die eigenen Träume leugnen, immer weiter seine Wege gehen. Eines Tages, das weiß ich genau, werde ich stolz auf mein Leben sehen. Niemals deine eigenen Träume leugnen, immer weiter deine Wege gehen. Eines Tages, das weiß ich genau, werde ich stolz auf mein Leben.